Radgeschichten, ein Podcast über die Geschichte des Radfahrens in Berlin. Hallihallo, du hörst gerade Radgeschichten, meinen Podcast über die Geschichte des Fahrrads und des Radfahrens in Berlin. Der Podcast ist im Rahmen eines Projektseminars im Masterstudiengang Geschichte und Kultur der Wissenschaft und Technik mit dem Schwerpunkt Technikgeschichte an der Technischen Universität Berlin entstanden. Allgemein geht es um die Rolle des Fahrrads in Berlin. Vor allem interessieren mich die Veränderungen der Radnutzung über die Epochen hinweg und die Einflüsse, die das Rad und seine NutzerInnen auf Berlin ausüben. Ich habe verschiedene Personen zu diesen Themen befragt und schlage einen Bogen von der Entwicklung des Fahrrads über seine Rolle im Deutschen Kaiserreich und der Weimarer Republik bis hin zur DDR und aktuellen Debatten um die Rolle des Fahrrads in der Großstadt Berlin. Wir sind im vierten und letzten Teil der Reihe Radgeschichten angekommen. Hier soll es um die Rolle des Fahrrads in der beginnenden Bundesrepublik gehen. Dabei nimmt vor allem der Konflikt mit dem Auto eine wichtige Rolle ein, die sich nicht nur in der Stadtplanung zeigt. Wir treffen uns deswegen mit Dennis Petri. Er hat seine Masterarbeit zur urbanen Fahrradmobilität der Bundesrepublik zwischen 1950 und 1970 geschrieben und arbeitet jetzt für den Volksentscheid Fahrrad in Berlin. Welche Rolle hat denn Fahrradmobilität in Städten wie Berlin in der Weimarer Republik und während der NS-Zeit gespielt? In Deutschland war die Motorisierung in der Weimarer Republik sehr niedrig. In Berlin hatte man zum Beispiel schon den Verkehrskollaps befürchtet, als man Ende der 20er Jahre mal Verkehrszählungen auf der Leipziger Straße durchgeführt hat und hatte da dann 240 motorisierte Fahrzeuge pro Stunde gezählt. Heute vollkommen unvorstellbar. Aber um natürlich die Mobilität der Arbeiterinnen und Arbeiter zu gewährleisten, war das Fahrrad unerlässlich. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich das Fahrrad als eine der Grundlagen für die Stadtexpansion in Berlin in den 20er Jahren ansehen würde, weil wir zwar den massiven Ausbau auch der S-Bahn und der U-Bahn und auch der Buslinien hatten, dann insbesondere mit der Gründung der BVG Ende der 20er Jahre, aber um die Wohnungskrise in Berlin beizulegen, musste man in den 20er Jahren sehr viele Zeilenbauweisensiedlungen bauen und die waren dann teilweise auch weiter weg von den Fabriken, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter gearbeitet haben und damit war das Fahrrad letzten Endes die Möglichkeit, Stadtentwicklung zu betreiben, weil die Mobilität ja hergestellt hat. Und das Ganze ging im Nationalsozialismus durchaus weiter. Die Nationalsozialisten, die wollten zwar eine starke Autopolitik betreiben, aber auf der anderen Seite waren natürlich viele der Menschen noch aufs Fahrrad angewiesen. Und damit konnte man das also auch nicht zu weit treiben, gegen das Fahrrad vorzugehen oder die Menschen motorisieren zu wollen, weil einfach die finanziellen Verhältnisse auch nicht so waren und hatte damit, ja, man musste einfach die Mobilität der Menschen sicherstellen. Aber bei den Nazis, die ja, sagen wir mal so, auch technikfixiert waren, hat das Fahrrad ideologisch meines Wissens eigentlich keine große Rolle gespielt. Und wie hat sich das in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg verändert? Gab es da eine Änderung in der Nutzung jetzt für den Berufsalltag oder in der Freizeit? Ja, die gab es. Es gab in den Jahren direkt nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal nur eine geringe Änderung der Nutzung. Das Fahrrad war relativ schnell verfügbar. Ende der 40er Jahre gab es ein wirtschaftliches Programm, das hieß das Jedermann-Programm. Und da wurden Fahrräder mit aufgenommen. Die Preise wurden subventioniert oder festgeschrieben für die Fahrräder in diesem Jedermann-Programm. Und damit hat man insgesamt das Preisniveau für Fahrräder gedrückt und damit auch dafür gesorgt, dass wieder mehr Menschen sich ein Fahrrad anschaffen konnten. Aber es war in vielen Großstädten zu dem Zeitpunkt immer noch ein extrem wichtiges Verkehrsmittel, wie in den 20er Jahren und eigentlich seit den 1910er Jahren in den Großstädten, insbesondere in Berlin, auch. Also das Fahrrad war Massenverkehrsmittel. Und das fing an, sich so Mitte der 50er Jahre zu verändern. Das war einerseits, kamen dann natürlich verstärkt Automobile, aber es gab auch verstärkt Ansätze, das Fahrrad zu motorisieren tatsächlich. Das gab damals etwas, das nannte sich Moped. Das war nicht das, was wir heute als Moped verstehen, sondern das war ein etwas ähnlich, was wir heute als Mofa verstehen, vielleicht eher. Und das kam so Mitte der 50er Jahre auf und wurde dann auch zu einem Verkaufsschlager. Also diese allgemeine Motorisierungsdebatte, Begeisterung, die hat sich erstmal in dem Moped niedergeschlagen und hat da ein Teil der Fahrradmobilität so ein bisschen verdrängt. Wobei es war dann häufig so, dass Fahrräder noch immer von, wir hatten ja damals, sagen wir, noch ein sehr antiquiertes Familienbild oder ein etwas anders geartetes Familienbild, da wurden häufig Fahrräder dann, die von den Männern vorher benutzt wurden, um zur Arbeit zu kommen, die wurden dann an weitere Familienmitglieder weitergegeben, also an die Frauen oder auch an die Kinder, während der Mann dann mit dem Mofa, dem Moped zur Arbeit fuhr. Und ganz stark hat sich das dann verändert, so ab Anfang der 60er Jahre. Da hat ja eigentlich die Massenmotorisierung erst eingesetzt. Und dann hat man auch die Stadtplanung immer stärker auf das Automobil ausgerichtet. Wenn wir die Alltags- und Freizeitnutzung vergleichen, dann, naja, zur Alltagsnutzung habe ich ja einiges schon gesagt. Also die alltägliche Nahmobilität, Schülerinnen und Schüler, nicht motorisierte, ja, vor allem auch sehr viele Frauen waren eben aufs Fahrrad angewiesen. Und die Rolle des Fahrrads in der Freizeit, die wurde damals von der Fahrradindustrie auch sehr stark nochmal betont. Die sahen so ein bisschen die Fälle von wegschwimmen, weil die haben schon die Konkurrenz durch das Auto letzten Endes dann gespürt. Und das Fahrrad war aber immer beides. Es war Verkehrsmittel und Freizeitmittel. Schon, naja, seit Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts wurde das Fahrrad vom, naja, vorher eigentlich bürgerlichen Freizeitmittel zum alltäglichen Verkehrsmittel, weil zu dem Zeitpunkt der erste Preissturz auch massiv eingesetzt hat und auch das Fahrrad so ein bisschen, ja, als Modeaccessoire tatsächlich benutzt wurde und dann viele wohlhabendere Leute sich dann relativ häufig neue Fahrräder angeschafft haben, immer das neue fancy Modell, und dann der Gebrauchtfahrradmarkt auch relativ stark gesättigt war und man dadurch relativ günstig an Fahrräder kommen konnte. Freizeit mit dem Fahrrad war, wie gesagt, immer schon sehr wichtig. Es gab in den um 1900 rum bis in die 20er Jahre rein auch sehr viele Fahrradclubs europaweit. Und da zeigt sich so ein bisschen auch eine unterschiedliche Entwicklung, wo man zurückführen kann, warum das Fahrrad zum Beispiel heute in den Niederlanden anders betrachtet wird noch als in Deutschland. Wir hatten in den 20er Jahren hatten wir in Deutschland bürgerliche und Arbeiterfahrradclubs. Und das alles ist nach dem Zweiten Weltkrieg sehr stark eingeschlafen, aber es gab eben diese beiden Schienen. Während in den Niederlanden gab es eine große Fahrradclubverband, ja, der sozusagen alle beinhaltet hat, und damit war das Fahrrad auch immer in den bürgerlichen Schichten stärker verbreitet und hat damit sehr viel mehr zur niederländischen Identität letzten Endes auch beigetragen. Deswegen waren die Niederländer auch schon in den 70er Jahren sehr viel offener dafür, Stadtumbau Richtung Fahrrad zu betreiben. Du hast jetzt schon die 60er ein bisschen angesprochen. Wie ist denn das weitergegangen, auch mit der Motorisierung oder mit dem Fahrrad? Das hat sich ja auch ein bisschen verändert, so in den 60er, 70er Jahren. Ja, die Motorisierung nahm zu. Man spricht ja immer vom Wirtschaftswunder. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann wird man feststellen, dass das alles kein Wunder war, sondern dass es ja auch sehr viel damit zu tun hatte, dass damit wieder Wiederaufbau finanziert wurde und damit aber auch, wie die Industrie letzten Endes vom Ausbau im Nationalsozialismus da auch nachträglich noch profitiert wurde, allen Demontagen und Zerstörungen zum Trotz. Das Auto hat medial und kulturell immer eine größere Rolle gespielt. Wir haben also dieses Bild des Wirtschaftswunders, Aufstieg der Käfer, der VW-Käfer, der Volkswagen, das war ein sehr starkes. Hinzu kam, dass man sich da ja auch relativ stark an US-amerikanischen Vorbildern, wo der Motorisierungsgrad in den 20ern schon viel höher war, orientiert hat. Also es gab einerseits diese Gedanken des Vergleiches mit dem Aufstieg, andererseits wurde natürlich auch massiv Geld da rein gebuttert von den Autoherstellern. Ich habe zum Beispiel gerade gestern eine Verkehrssicherheitsbroschüre gesehen aus den 50er Jahren, die die Hamburger Polizei mit BP zusammen entwickelt hat. Und da zeigt sich auch, wie sich dieser Geist gewendet hat. Da waren die Straßen auf einmal nicht mehr Kommunikationsmittel oder Bewegungsorte für alle, sondern alle, die nicht motorisiert waren, wurden immer weiter an den Rand gedrängt. Und in den 60er Jahren, da haben wir dann eigentlich, zumindest in Berlin, in anderen Städten, wurde es schon mit dem Wiederaufbau nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt gemacht, die Stadt aufs Auto ausgerichtet. In Berlin und anderen Städten hat man in den 50er Jahren noch Radwege angelegt, teilweise bis weit in die 60er Jahre rein. Und gegen Ende der 60er Jahre hat man angefangen, diese Radwege abzubauen und sie zu Parkplätzen zu machen. Und die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, aber auch die Fußgänger an den Rand zu drängen, auf den Bürgersteig letzten Endes zu verlegen und auch in der gesamten Verkehrserziehung, die damals eingeführt wurde, um, naja, Kindern vorsichtiges Verhalten im Straßenverkehr beizubringen, die wurde letztlich immer darauf ausgelegt, dass der Autoverkehr Vorrang habe. Also man wurde immer zu Vorsicht und zu Selbstbewusstsein erzogen. Kleine Randnotiz ist vielleicht auch, dass der ADAC, der war in den 50er und 60er Jahren einer der größten Verfechter für fürs Anlegen von Spielplätzen, weil die Kinder dann nicht mehr auf der Straße gespielt haben. Also man hat das Fahrrad aus dem Straßenverkehr weitgehend verbannt, versucht es zu verbannen. Das war, glaube ich, gar kein bewusster Prozess, dass man das Fahrrad loswerden wollte, sondern man hat Verkehr damals in der Planung als eine Art Naturereignis gesehen, dem man irgendwie Herr werden musste. Und man dachte, je mehr Straßen man baut und je mehr Parkplätze man anlegt und je breiter man die Straßen baut, desto besser kommt man mit dem Verkehr klar. Hat nie ausgereicht. Jede Straße, die gebaut wurde, hat so viel mehr Autos angezogen, dass trotzdem Stau war. Was man aber damit gemacht hat durch diese, oder was erreicht wurde dadurch, war, man hat die Gruppen, die auf die nicht individuell motorisierte Mobilität angewiesen waren. Also, wie gesagt, Schülerinnen und Schüler, Menschen mit geringem Einkommen, Menschen, die nicht über ein Auto verfügt haben, die hat man in ihrer Mobilität massivst eingeschränkt. Man hat eigentlich, kann man so sagen, tatsächlich mit der Stadtentwicklung und mit der Fokussierung auf den motorisierten Einernährerhaushalt dieses Familienmodell auch ein Stück weit zementiert damit. Ob das jetzt bewusst war oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Das war aber auf jeden Fall das Resultat, das dabei rausgekommen ist. Was halt immer noch auch ungebrochen war, war so in den 60er Jahren teilweise das Fahrrad als Freizeitmittel. Und da kommt zum Beispiel das Klapprad ins Spiel. Das Klapprad ist ja ein sehr spannendes Vehikel. Eigentlich ist es als Fahrrad nicht zu gebrauchen. Und die ersten Klappräder, die wurden auch verkauft als Autozubehör eigentlich. Sehr spannend in so alten Werbebroschüren. Dann sieht man irgendwie, steht da drin, das Beiboot für den Kraftfahrer. Also man konnte es in den Kofferraum legen und konnte damit in den Wald fahren und konnte eine Runde um den Block fahren oder eine Runde durch den Wald und dann konnte man wieder zurückfahren mit dem Auto. Und das war die Anlage. Aber es hat tatsächlich die Fahrradindustrie gerettet. Also mit der zunehmenden Motorisierung wurden dann auch immer mehr Klappräder verkauft und damit vermutlich auch eine ganze Reihe von Herstellern vor dem Ruin bewahrt, weil die Verkaufszahlen für Fahrräder sind so um die Wende zwischen 1950er und 60er Jahren eigentlich sehr stark abgeflaut. Bis dann in Anfang der 70er Jahre wir jedes Jahr in Deutschland 1,5 oder 2 Millionen Klappräder verkauft haben. Genau, wir wechseln mal kurz ein bisschen das Thema und gehen ein bisschen zum Radsport, zum Radrennsport. Da war vor dem Ersten Weltkrieg schon und auch in der Weimarer Republik, hat ja eine ganz große Rolle gespielt. Wie sah denn das in der jungen BRD aus? Das ist schwierig zu sagen. Die Quellenlage ist da relativ dünn. Der Arbeiterradsport, der lag letzten Endes am Boden. Also es gab in den 1890er Jahren wurde der gegründet. Der Arbeiterradsportclub Solidarität. All die Solidarität, so nannte man sie. Und der Arbeitersport hat in den 20er Jahren und auch in den 10er Jahren des 20. Jahrhunderts schon eine große Bedeutung gespielt in der Arbeiterbewegung. Auch wenn da natürlich, wir hatten 20 Millionen Fahrräder im Deutschen Reich und insgesamt hatten wir ein paar hunderttausend organisierte Radfahrerinnen und Radfahrer. Der Radsport nach dem Zweiten Weltkrieg in der Bundesrepublik, der ist erst, soweit ich weiß, erst relativ langsam wieder gewachsen. Wir haben auch diese große Verbreitung, die wir in den 1920er Jahren haben, die haben wir bis heute nicht erreicht. Das gibt in Berlin, gibt es zum Beispiel den Berliner Radsportverband. Da sind eine ganze Reihe von Radsportclubs organisiert, aber die haben alle relativ wenige Mitglieder. Und ich hatte mal das Vergnügen, dort auf einer der Jahreshauptversammlungen zu sein. Ich würde mal sagen, diese ganze Radsportszene in Berlin ist auch relativ stark überaltert. Das hängt auch sehr viel damit zusammen, meiner Ansicht nach, dass denen der Nachwuchs fehlt, weil eben viele junge Menschen, viele Kinder eigentlich derzeit nicht Rad fahren und damit letzten Endes gar nicht die Möglichkeit haben, da rangeführt zu werden. Aber Details zum Radsport, da muss es leider passen nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau, du hast kurz schon so Stadtplanungen angesprochen, dass Radwege gebaut wurden, die teilweise wieder zugunsten von Parkplätzen zurückgebaut wurden. Wie wurde denn in Berlin gerade beim Wiederaufbau das Fahrrad mit in die Planung einbezogen? Es gab beim Wiederaufbau der Städte in Westdeutschland und auch bei West-Berlin gab es zwei widerstreitende Prämissen, die da lauteten, es gab Planer, die sagen, für die waren die Zerstörungen eigentlich ein gefundenes Fressen. Die haben gesagt, klar, wir machen jetzt Tabula Rasa, ja, und jetzt schlagen wir große Schneisen durch die Stadt für den Autoverkehr. Und andere Städte, die haben sich stärker am überkommenen Stadtgrundriss orientiert beim Wiederaufbau. Und auch in Berlin hat man sich eher am überkommenen Stadtgrundriss orientiert. Das lag daran, dass Berlin ja schon in seiner Grundanlage eigentlich auch mit sehr breiten Straßen ausgestattet war. Also es gab an einigen Stellen, natürlich auch mit der Autobahn nochmal, da gab es dann schon nochmal Kahlschlag, aber wenn man sich gerade jetzt innerhalb des S-Bahn-Rings die Gebiete anschaut, dann sieht man da, dass auch eigentlich der alte Stadtgrundriss an ganz vielen Stellen erhalten geblieben ist. In Berlin hatten wir halt dann eher die Situation, dass wir den Platz nicht entsprechend aufgeteilt haben. Also an Radwege hat in den 50er Jahren niemand gedacht. In den 60ern wurden sie gebaut und in den 70ern wurden sie in Berlin, in West-Berlin auch wieder zurückgebaut. Vor allem, weil in West-Berlin kommt noch dazu, dass wir in den 60er Jahren wurden die Straßenbahnen überall abgerissen. Und damit, weil man da voll auf das Automobil gesetzt hat, meinte man, man braucht mehr Platz fürs Auto und hat damit letzten Endes den Platz für die Fahrräder nochmal massiv eingeschränkt. Und dann erst so in den 70er, 80er Jahren hat man wieder damit angefangen, erste Überlegungen in diese Richtung zu treffen. Man sieht das heute an manchen Fahrradwegen, die zu der Zeit gebaut worden sind. Zum Beispiel, mein Lieblingsbeispiel ist zum Beispiel der in der Weserstraße. Der kommt, glaube ich, aus der Zeit. Das ist, der ist so ein bisschen unterdimensioniert. In den äußeren Stadtbezirken, da hat man ja zum Beispiel gerade in den Ost-Berliner Stadtbezirken eigentlich auch ganz spannende Entwicklungen. Man hat ja, wenn man sich zum Beispiel Marzahn anschaut, das in den 80er Jahren entstanden ist, Marzahn-Hellersdorf, die Plattenbauten, dann hat man dort ja eigentlich schon für eine Massenmotorisierung geplant. Man findet, glaube ich, in ganz Berlin nirgendwo so breite Straßen wie dort. Und wenn man sich aber da mal anschaut, wo da heute Fahrradwege laufen, dann laufen die immer auf den Gehwegen. Also dort hat man riesige Straßen angelegt und hat trotzdem alle ungeschützten Verkehrsteilnehmer irgendwie in den Seitenbereich, so nennen die Planer die Gehwege, verbannt. Und dass man wieder stärker fürs Fahrrad plant, gibt es Beispiele von Städten, die schon früh damit angefangen haben. Man kann jetzt Münster oder Freiburg sich zum Beispiel anschauen in Westdeutschland. In Berlin gab es immer mal so Ansätze, so Versuche, aber es gab nie ein konsistentes Handeln, dass da dem eine Strategie zugrunde lag und wo die entsprechend auch dann mit Mitteln unterlegt wurde. Allerdings gab es halt in Berlin auch schon Radwege und dass man sich verstärkt in Berlin um die Radinfrastruktur kümmert oder da wieder Gedanken macht, das sind jetzt ungefähr so 15 Jahre. Hat man dann angefangen mit der Ausarbeitung von Radrouten durch die Stadt, Hauptrouten und Nebenrouten, die dann auch in so Programme, insbesondere in die Nebenrouten, eingeflossen sind, dass man gepflasterte Straßen angefangen hat zu asphaltieren. Und der erste Versuch einer konsistenten Fahrradstrategie für Berlin, der ist meines Wissens 2013 erst entstanden, mit der Fahrradstrategie oder Radverkehrsstrategie des Senats. Das ist ja bekannt. Im Prinzip seit den 80er Jahren wissen die Verkehrsplanerinnen und Verkehrsplaner, es bringt nichts, immer mehr Straßen zu bauen. Und es bringt nichts, immer mehr Autos irgendwo hinzubringen. Aber man konnte dieser Sache nicht Herr werden oder man wollte es auch nicht. Man hat das nicht als politisch erkannt oder politisch angenommen, hier zu einer Umverteilung von Flächen zu kommen. Und die Konzepte, die wir eigentlich anwenden müssen, von denen stammen viele aus den 80er Jahren schon. Wobei damals war das Paradigma eher, dass man versucht, im Mischverkehr zu führen, also dass man mit Rücksichtnahmekampagnen und ähnliches, dass man die Leute versucht aufs Fahrrad zu bringen, weil es eben weniger Platzbedarf ist, allerdings ohne die Verkehrsarten voneinander zu separieren. Und das hat auch, glaube ich, erste Erfolge tatsächlich gebracht, vor allem deswegen, weil immer mehr Menschen erkannt haben, dass es umweltfreundlicher ist oder sowas, ja, das waren mehr so die Ökos in den 70er, 80er Jahren, aber dass es halt einfach schneller geht. Aber es ist trotzdem nur eine spezielle Zielgruppe, die man damit erreicht hat, nämlich diejenigen, die sich stark und selbstbewusst genug fühlen, in diesem Verkehr mitzuschwimmen mit dem Fahrrad. Ja, und jetzt müssen wir einfach darüber hinausgehen. Genau, jetzt arbeitest du ja für den Volksentscheid Fahrrad und für Changing Cities, quasi der Träger von dem Volksentscheid. Wie sieht es denn aktuell im Jahr 2018 mit Radmobilität aus? Vielleicht kannst du was zum Volksentscheid erzählen und was der Auslöser war und was sich seitdem so ein bisschen getan hat. Naja, der Auslöser für den Volksentscheid war, dass wir gemerkt haben, es fahren eigentlich mehr Menschen mit dem Fahrrad, aber eigentlich nicht genug, um verkehrspolitisch wirklich voranzukommen. Und dass wir gemerkt haben, dass es eigentlich viele Menschen gibt, die gerne mit dem Fahrrad fahren würden, aber dass sie sich nicht trauen. Und dass wir gemerkt haben, dass in Berlin halt einfach zu wenig passiert. Und dann haben wir als eine Gruppe von Aktiven uns zusammengefunden Ende 2015. Gab da verschiedene Impulse aus verschiedenen Richtungen, die dann letzten Endes in ein initiales Treffen gemündet sind. Man hat dort 10 Ziele verabredet und dann wurde lange drüber geredet, ich war leider nicht dabei, wurde lange drüber geredet, ob man denn jetzt tatsächlich einen Volksentscheid machen solle oder nicht damit. Und das haben wir dann, oder wurden dann von der Gruppe bejaht. Und die 10 Ziele waren letzten Endes Ausbau der Radinfrastruktur an Hauptstraßen, Fahrradstraßennetz, Radschnellverbindungen, damit Pendlerinnen und Pendler schneller in die Stadt kommen, aber auch solche Sachen wie Kreuzungsdesign überarbeiten. Ja, die meisten Unfälle mit Radfahren passieren an Kreuzungen. Ganz häufig werden die zum Beispiel von abbiegenden Lastwagen überfahren. Und also da für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen, für mehr Sicherheit zu sorgen an den Kreuzungen bei der Verwendung einfach guter Designs. Aber eben auch tatsächlich das Ganze mit Mitteln und vor allem Personal zu unterfüttern. Und wir sind mit diesen 10 Zielen Anfang Dezember 2015 an die Öffentlichkeit gegangen und einige Tage später gab es ein Interview mit dem Verkehrssenator, dem damaligen, dem Herrn Geisel, der ist heute Innensenator, in der Morgenpost und da hat er sehr stolz darüber berichtet, dass das ja eigentlich nicht so notwendig sei. Man wisse, dass man da was tun müsse und Berlin gebe ja jetzt schon 15 Millionen Euro aus für den Radverkehr pro Jahr. Wenn man das pro Kopf der Bevölkerung rechnet, dann sind wir bei 3,80 Euro. Das ist irgendwie so viel wie ein Döner oder so. Und wenn man dann mal schaut, was sind denn so Überlegungen aus anderen politischen Bereichen oder in anderen Ländern dazu, dann sieht man, es gibt einen deutschen nationalen Radverkehrsplan. Dort werden 10 Euro pro Kopf der Bevölkerung im Jahr empfohlen, für den Radverkehr auszugeben. Dann schaut man mal in die Nachbarländer, nach Kopenhagen, wird ja immer als Mekka gehandelt, ist auch sehr gut da alles, ich habe mir das mal angeschaut. Und Kopenhagen gibt, obwohl da jetzt schon alles eigentlich ziemlich gut ist, jedes Jahr 22 Euro pro Kopf der Bevölkerung für den Radverkehr aus. Also das war relativ schnell zu entlarven, dass es eigentlich eine, vor allem als dann noch rauskam, dass von dem Geld auch in 2015 überhaupt gar nicht alles verbaut werden konnte, weil es an Planern mangelt. Es gab keine Leute, die dafür zuständig waren. Und all das haben wir dann zum Anlass genommen, tatsächlich auch unsere Kampagne zu verstärken. Wir haben ein Gesetz geschrieben, das Radverkehrsgesetz, haben dann ja durchaus sehr intensive Öffentlichkeitsarbeit und Kampagnenarbeit das Thema tatsächlich zu einem wichtigen Thema gemacht. Und spätestens, als wir dann in wenigen Wochen 100.000 Unterschriften gesammelt hatten, von 20.000, die notwendig gewesen wären, um das Volksbegehren einzuleiten, war das Thema dann auf der Tagesordnung. Und es war auf der Tagesordnung bei den Abgeordnetenhauswahlen 2016 in Berlin und wurde dann auch zu einem guten Teil in den Koalitionsvertrag übernommen. Und was auch in den Koalitionsvertrag übernommen wurde, war, dass man mehr Geld ausgibt. Das war letzten Endes unser erster Erfolg, dass man mehr Geld ausgibt. Heute oder für das Haushaltsjahr 2018 sind in Berlin ungefähr 50 Millionen Euro für den Radverkehr eingeplant, also mehr als eine Verdreifachung. Und heute würde sich auch niemand mehr hinstellen. Noch nicht mal, ja, wahrscheinlich noch nicht mal bei der Opposition und sagen, ja, 15 Millionen Euro für den Radverkehr, das ist genug. Und was wir auch schon erreicht haben, ist, dass Planerinnen und Planer für den Radverkehr eingestellt werden. In Berlin sind derzeit, glaube ich, in der Größenordnung 50 Stellen, die geschaffen wurden, sind noch nicht alle besetzt, die sich aber im Wesentlichen mit für den Radverkehr, in Planung, Bau, Öffentlichkeitsarbeit involviert sind. Also da hat sich auf jeden Fall was getan. Das Gesetz selber mussten wir intensiv verhandeln oder haben wir intensiv verhandelt mit der Regierungskoalition. Es war sehr spannend eigentlich, dieser Verhandlungsprozess, weil da saßen eigentlich da zum ersten Mal Koalitionsfraktionen, Senat, also die Stadtregierung und zivilgesellschaftliche Initiativen an einem Tisch dazu. Nicht nur wir vom Volksentscheid Fahrrad und Changing Cities, sondern auch der ADFC war dabei, der BUND war dabei. Und wir haben dann über einen Radverkehrsteil zum Mobilitätsgesetz verhandelt. Und dieses Mobilitätsgesetz ist eigentlich eine spannende Sache, weil wir sind damals gestartet mit einem Gesetz für den Radverkehr. Und was wir bekommen haben, ist eigentlich ein Verkehrswendegesetz für Berlin. Im Mobilitätsgesetz selber gibt es einige allgemeine Punkte, die teilweise von uns übernommen wurden. Es gibt einen Radverkehrsteil, es gibt einen ÖPNV-Teil Und demnächst, im nächsten Jahr, werden noch weitere Teile erarbeitet für den Fußverkehr. Eine konsistente Fußverkehrsstrategie oder ein Fußverkehrsplan soll erarbeitet werden. Für auch der Wirtschaftsverkehr soll einem konsistenten Konzept folgen. Und dann soll noch die intelligente Mobilität rein, wobei alle noch nicht so genau wissen, was das ist. Es muss irgendwas mit Computern und Apps zu tun haben. Ich persönlich finde ja Fahrradmobilität ziemlich intelligent. 200 Jahre ist das Gefährt alt und man kommt damit eigentlich sehr intelligent durch die Stadt, wenn man auf guten Wegen fährt, sich gute Routen überlegen kann, dann ist man eigentlich auf der Mittelstrecke jedem anderen Verkehrsmittel an Geschwindigkeit überlegen. Ihr arbeitet ja trotzdem noch weiter zum Thema Fahrradmobilität. Was sind denn eure Ziele für dieses Jahr? Also Changing Cities ist ja als Trägerverein, wir verbreitern uns gerade thematisch erstmal. Wir sind als Verein, wenden wir uns stärker auch der Gerechtigkeit im öffentlichen Raum zu, dem gerechten Zugang im öffentlichen Raum zu. Wir arbeiten intensiv zusammen und das ist auch als Projekt bei uns angedockt mit der Initiative Berlin Werbefrei, die ja jetzt, das ist auch per Plebiszit, per Volksentscheid, mit der Reduktion der Werbung im öffentlichen Raum beschäftigt. Also auch da haben wir eigentlich ein neues Gerechtigkeitsthema aufgemacht. Ja. Ebenso wie mit der Fahrradmobilität wir das Gerechtigkeitsthema aufgemacht haben mit dem Zugang zu den Verkehrsflächen und damit auch dem gerechten Zugang zu Mobilität für alle, die aufs Fahrrad angewiesen sind oder auch die auf den ÖPNV angewiesen sind, weil wir dadurch, dass wir Menschen aus anderen Verkehrsmitteln aufs Fahrrad locken, für weniger Autoverkehr sorgen und auch für freiere Busspuren sorgen. Also letzten Endes sorgen wir dadurch, dass wir den Platzbedarf für den Verkehr reduzieren, für mehr Platz und für weniger Stau. Weniger Autos, weniger Stau. Das ist also so ein bisschen unsere thematische Verbreiterung. Wenn wir auf das Thema Fahrrad, beim Thema Fahrrad bleiben, dann haben wir für dieses Jahr drei große Ziele. Das erste ist, ich habe vom Mobilitätsgesetz geredet, bislang ist es noch ein Entwurf. Das muss noch im Abgeordnetenhaus verabschiedet werden. Das soll im Frühjahr geschehen. Und dass das passiert, das werden wir versuchen sicherzustellen. Das zweite ist, ein Gesetz ist noch kein Radweg. Das heißt, wir müssen bauen, bauen, bauen. Dazu muss geplant werden, dazu müssen wir Expertise einbringen. Und insbesondere in den Berliner Verwaltungsstrukturen, die ja aufgeteilt ist in die Hauptverwaltung und die Bezirke, sind die Bezirke auch für vieles zuständig. Und nur weil wir auf der Landesebene einen politischen Erfolg erreicht haben, heißt es noch nicht, dass wir in jedem Bezirk diesen politischen Erfolg erreicht haben. Das heißt, wir müssen eigentlich auch die Bezirksämter bearbeiten, müssen sie unterstützen, müssen ihnen auch politisch Druck machen im Zweifelsfall. Und in ganz vielen Bezirken haben sich in den letzten Jahr, teilweise auch ein bisschen früher schon, Gruppen gegründet, Initiativen gegründet, Netzwerke für Fahrradfreundlichkeit, die genau dieses Thema sich zu eigen machen. Also Verkehrspolitik politisch denken, kommunalpolitisch denken und nicht nur in kleinen Runden darüber reden, ob ein Radweg jetzt 1,98 Meter oder 2,03 Meter breit ist. Da kann man sich nämlich trefflich drüber streiten. Aber das nimmt dem Ganzen die politische Dimension. Also hier die politische Dimension in die Bezirke hineintragen. Und das Dritte ist, wir haben in Deutschland in der ganzen Reihe von Städten inzwischen Leute, die sehr genau schauen, was in Berlin passiert und was in Berlin passiert ist. Nämlich, dass es hier eine zivilgesellschaftliche Initiative geschafft hat, die Verkehrswende voranzutreiben und einzuleiten. Verkehrswende von unten. Also etwas geschafft hat, was die Politikerinnen und Politiker, obwohl sie eigentlich um die Notwendigkeit wussten, seit Jahren nicht geschafft haben. Es gibt also Radentscheidinitiativen in anderen Städten. Gerade gestern, am 31. Januar, ist der erste Radentscheid in Deutschland eigentlich erfolgreich gewesen. Die Initiative in Bamberg, Radentscheid Bamberg, die hat ihre Ziele durch einen Stadtratsbeschluss abgesichert, durchgesetzt in Bamberg. Eine kleine Stadt in Bayern, man glaubt es kaum. Und wir wissen aus anderen Städten auch, dass sich dort gerade Initiativen formieren, die unterschiedlich weit sind in ihrer Planung, die teilweise aber auch noch nicht öffentlich sind, deswegen kann ich das hier jetzt noch nicht erwähnen, wo das ist, und die unterstützen wir und die vernetzen wir. Wir haben letztes Jahr eine Veranstaltungsreihe gestartet, die heißt Dreh deine Stadt, wo wir bundesländerweit Initiativen zusammenbringen und zu vernetzen, um die zu stärken, um dort Kompetenzaustausch und Kompetenzvermittlung zu betreiben und dort es anzustoßen, dass die Initiativen vor Ort in der Lage sind, die kommunale Verkehrswende voranzutreiben. Und unser Ziel ist eigentlich, in den nächsten Jahren ja, die Bewegung so stark zu machen, dass eine Stadt nach der anderen gedreht wird, wie wir sagen, und damit letzten Endes die Verkehrswende, die aus dem Bund nicht kommt, da sind auch alles, was man jetzt aus den Sondierungen mitkriegt, wird da nichts kommen. Also die Verkehrswende von oben wird in Deutschland nicht kommen und deswegen müssen wir sie von unten als Bürgerinnen und Bürger durchsetzen. So, das war's mit Radgeschichten, dem Podcast über die Geschichte des Radfahrens in Berlin. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt geht aber mal raus. Radfahren. Tschüss und gute Fahrt.